Zum Todestag von Genossin Kim Il-sung veröffentlichte die ungarische Zeitung Sobotschak sein unvergängliches klassisches Werk »Wir verteidigen die Souveränität« und das Werk von Genossin Kim Jong-un, das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, ist unbesiegbar.